Hallo zum Podcast, der die Welt verändert hat, der so viel in dieser kurzen Zeit bewegt hat, der so viel Leid bekämpft hat, der so viel Frieden auf Erden ermöglicht hat. Den findet ihr nicht hier, denn ihr findet den Knackpunkt. Es ist Samstagabend, Snitches. Ich weiß gar nicht, ist das unsere neue feste Sendezeit? Ist jetzt auch egal. Wird es jetzt? Es ist die Wir-sind-lame-Zeit. Ja, richtig. Willkommen an diesem wunderschönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr euch das anhört. Seid herzlich willkommen. Da wieder mein Co-Host Christian dabei. Hey, Betonung liegt auf Ho. Aber... Oh, direkt mal Seitenhieb, ey. Ich bin richtig gut drauf gerade. Nein, aber Hallöchen. Wie geht's? Wir haben wieder spannende Themen in der Woche zusammengebastelt. Also ich finde jedenfalls, ich habe ganz okay diese Woche gefunden. Immer noch besser als letzte. Ja, so lange wir keine Wonka-Tickets brauchen. Ja, richtig. Hashtag Wonka-Tickets. Ihr wisst ja, wo das läuft. So, aber... Wie man vielleicht letztes Mal gemerkt habe, auch immer, wir halten unsere Themen geheim voreinander. Das heißt, die Reaktionen sind absolut echt, wie Leute darauf kommen. Ja, das ist, also Ansgar, der jetzt gerade, also wir haben ihn mit eingespannt. Er sitzt jetzt gerade auf dem Klo und muss Sklavenarbeit verrichten, während wir natürlich uns im Glanze unseres Selbst sonnen dürfen. Ja, also sobald uns unsere Blogseite gefällt, darf er auch wieder rauskommen, vorher aber nicht. Das ist richtig, denn hiermit möchte ich mal wieder, ich weiß gar nicht, das ist erlaubt, oder? Werbung in eigener Sache? So. Wer würde sich verklagen? Du? Ja. Das gefällt mir nicht, was ich da mache. Ich glaube, ich verklag mich erstmal. Nein, das war, zurzeit sind wir leider unter visea.blog.wordpress.com erreichbar. Du meinst Knackpunkt. Was ist dieses Visea? Ja, du. Was ist das? Tut mir leid, er hat schon wieder zu viel heute getrunken. Was trinkst du denn heute? Ich trinke gar nichts heute. Was? Ich trinke original gar nichts heute. Ja, das ist Premiere pur gerade. Ja, das ist das Problem, Mann. Ich werde gerade pur nichts trinken. Gut, nein, Entschuldigung. Wir sind natürlich unter knack.blog.wordpress.com verfügbar. Wie das mit dem ganzen Visea-Versprechern auch in den letzten zwei Folgen kam, kann ich ja mal nachher erklären. Aber das interessiert, glaube ich, eh keinen Lutscher da draußen. Ich glaube, den es interessiert, der weiß es schon. Ja, richtig. Deswegen, aber ist auch egal. Jedenfalls, ich bestaune gerade unsere tolle neue Internetseite. Mhm. Knack.blog.wordpress.com. So, yes! Werbung. Du musst es ja auch irgendwann, damit du es richtig garantiert hast, dass es die richtige Seite ist. Ja, also https://knack.blog/wordpress/.com. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Dort natürlich. Ich glaube doch. Dort natürlich primär verbreitet. Ihr findet uns natürlich aber auch in den einschlägigen Social Medias, aus denen wir uns natürlich viel machen. Wir sind noch neu dabei, es wird garantiert noch viel dazukommen. Aber naja, man wird sehen, was sich denn entwickelt und was hängen bleibt. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder so, oder euch beschweren wollt, warum wir alles so zuspammen, schreibt es in die Kommentare. Richtig. Wahlweise auch. Kennst du noch unsere neue E-Mail-Adresse, an die auch irgendwelche Fragen oder Sachen entsprechend geschickt werden können? Anmerkungen? Nö. Kritik? Nee, kennst du nicht? Gut, ich auch nicht. Nee, kenn ich nicht. Ich auch nicht. So. Zumindest nicht auswendig. Gut, aber... Also bei mir gibt es dieses Mal nichts so Hochgestochenes zu trinken. Bei mir gibt es jetzt das Königspilsner von 1516. Von 1516? Ja, ich habe Wasser. Aus einer Spritzflasche, um meine Katze zu erziehen. Habe ich schon erwähnt, dass wir ein bisschen lame sind? Ja, ein bisschen, oder? Es ist Samstagabend. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir. Unnötig früh aufgestanden, um zum Ersatzunterricht zur Berufsschule zu gehen, um dann festzustellen, dass ich eigentlich bis 11:30 hätte pennen können, dann erst dahin fahren können, um dann meine Klausur zu schreiben. Also war es dieser Ersatzunterricht dafür, dass du Karneval frei hast, richtig, auch wenn du damit nichts anfangen wirst? Ja, richtig. Aber es ist halt einfach geil. Donnerstag Mittag bis Dienstagabend frei zu haben. Müssen wir gucken, vielleicht gehen wir doch noch mal was in den Pub damit oder so. Ja, muss man dann mal bei Zeiten gucken. Aber ist schon geil, einfach mal so geschenkt 5 Tage frei zu haben. Ohne so, aber auch dann zu den verdammten Kostümen. Nicht doch irgendwas in Richtung irgendwas? Ja, nee, geh mir bloß, also Karneval, nee, geh alleine. Ach, geh. Komm, du kommst irgendwie was mit einem Affenkostüm oder so. Geh, da geh. Da musst du nicht mal was Neues. Oder ich hab noch haufenweise Kunstblut, also machen wir ein paar Liter Kunstblut rein. Zu Karneval. Ich habe doch diesen Papphelm gebastelt für Stormtrooper. Wenn wir den noch ein bisschen fertig machen, sieht er doch auch toll aus. Der ist sogar was größer als meine üblichen. Da kommst du vielleicht sogar oder mal rein. Oder ich gehe einfach als Monopoly-Mann. Geht auch. Oder so. Gut, aber oder ich hau... als das junge anstehende Kind von einem gewissen Bekannten. Du kranker Pädophiler. Möchtest du ein Wonka-Ticket kaufen? Hashtag Wonka-Ticket. Nein, danke. Aber ich möchte vielleicht für das erste Thema echt anrechnen. Oh, ich dachte, wir sollten ja mal wieder was Hochgestochenes machen, nachdem wir beim letzten Mal mit dem Niveau ein kleines bisschen tief geflogen sind. Echt? Bist du sicher, dass du dann anfangen willst, wenn das Niveau oben bleiben soll? Ich habe was Gutes getroffen. Weil wir haben ja langsam ein kleines bisschen Krisen in der Menschheit und wir haben wirklich viele Probleme, allein wie wir Wasser versorgen die Menschen, wie wir das mit Erdöl und so dergleichen liefern, mit Strom und natürlich auch mit Nahrungsmitteln und da vor allem, wovon zum Teufel sollen wir uns in Zukunft ernähren, wenn Rinder zu viel Gras und sowas verbraten und CO2 mehr Ausstoß als alle unsere Autos zusammen. Rindern. Ja, das ist das, was unsere Regenwälder killt. Rinder. Oder eher die Idioten, die für das Fleisch, was wir essen, die Wiesen dort machen. Boah, da hatte mein Erdkundelehrer früher mal voll die geile Antwort drauf, die eigentlich so insgesamt voll keinen Sinn gemacht hat, sondern eigentlich nur für Fische und andere größere Meeressäuger, sage ich mal, oder Meeresbewohner überhaupt Sinn gemacht hat, aber so für den Menschen im Endeffekt so gar keinen Sinn. Weil futtert Wale? Ja, so nach dem Motto, es ist schon Jahre her. Ich weiß nicht genau, wie er die Argumentationskette da irgendwie hatte. Es fing jedenfalls damit an, dass der Mensch auch anfangen sollte, Krill zu essen. Oder in irgendeiner Form zu sich zu nehmen. Das ist eine ziemlich breite Stimmung, weil es einfach ja einfach die Scheiße zu ernähren ist. Oder das, naja, richtig. So. Aber es ist so... Ja, aber wenn es nach den Alternativen geht, also wenn eine der häufig vorgestellten Sachen ist ja zum Beispiel Käfer, weil... Oh ja. Käfer, wenn du die hast, die haben auch tierisches Protein. Einige Gesellschaften essen die eh schon. Die überleben viel mehr und sind besser und einfacher zu halten, brauchen nicht so viel Platz und du brauchst nicht so viel Energie, stoßt weniger CO2 aus. Jada, jada, jada. Fände ich generell eine witzige Sache. Ich habe noch nie in meinem Leben zumindest bewusst Insekten gegessen. Bist du rein kategorisch dagegen? Oder nö, aber ich hab's nur noch nie probiert. Das ist eher so das Hauptproblem. Man hört ja immer so, ja, ist ein bisschen knusprig. Also je nachdem, wie die zubereitet wurden. Ist ein bisschen knusprig. Schmeckt eigentlich wie Chips mit ein bisschen Cremefüllung. Ich erwarte, je nachdem, welche du erwischt, könnte das ja auch Richtung Shrimp gehen. Ja, das stimmt wohl. Wenn du machst, und Shrimp ist ja lecker eigentlich. Eigentlich. Naja, es ist dieses, du musst daran denken oder gucken, ob da Darm raus ist oder nicht und wenn nicht, dann viel Spaß. Aber ich hatte mal gehabt, ich hatte beim Zivi einen Kollegen dort, der hatte frittierte Baumlarven gehabt. Die hat er mitgebracht aus dem Urlaub. Ja. Das waren irgendwie so Riegel mit frittierten Baumlarven drin und das war wirklich interessant, weil okay, so frittiert haben die sehr Richtung Erdnuss geschmeckt. Einfach bloß dieses Ölige oder so. Fettige. Und das war dann so frittiert, so ein Erdnussriegel von der Art her. Nicht von der Konsistenz, aber sehr, sehr stark vom Geschmack. Hat wahrscheinlich auch schön geknackt. Gehe ich zumindest mal von aus. Nicht wirklich die Larven, nicht so sehr. Nicht so sehr? Nee. Ja, und es ist frittiert. Frittiertes erwartest du ja eh, dass es ein kleines bisschen knackt. Aber das war eigentlich... Ja, also, ich habe da kein Problem mit. Ich kann verstehen, wenn in Zukunft wir das essen müssen, auch wenn ich natürlich lieber ein Steak hätte. So, eine andere Sache, die muss einfach heimlich bei dir Rinder züchten. Im Bunker. Yes. Ja, du hast halt kleine Rinder. Hey, ihr habt einen ganzen fucking Bauernhof nebenan. Ja, einfach Rinder züchten. Einfach Rinder züchten. Andere Gedanken waren, Weil das kommt in die gleiche Art, weil der, der es mitgebracht hatte, der hatte eine thailändische Frau. Und scheinbar dort essen die Ratten. Oder eine Art von Ratten. Ich kann es natürlich erstmal verstehen, weil die Konnotation, die wir haben mit den Viechern, aber dort sind die Ratten, es sind keine Ratten, die auf der Kanalisation oder so leben oder in Häusern oder alles. Das sind die, die gefangen werden, sind die, die auf den Feldern leben. Ja, aber ich finde... Das heißt, rein technisch unterscheiden die sich eigentlich kein bisschen von Karnickeln oder Hasen. Nee, aber die Sache ist einfach, es ist einfach, die Sache, die Schwierigkeit ist es ja, den Leuten irgendwie näher zu bringen. Und da finde ich irgendwie so Ratten schon deutlich, deutlich schwieriger als irgendwie Insekten. Deutlich, ja, deutlich doch, schwieriger. Ratten, da hättest du wenigstens noch ein Stück Fleisch. Und das könntest du ja dann zu Burgern oder so machen, wie wir gelernt haben in Demolition Man. Ja, man könnte es auch einfach sein lassen und weiterhin Pferdefleisch nehmen. Mir ist das egal. Ja, wirklich, guck mal, du müsstest das einfach bloß umbenennen in irgendwie eine Karnickelart oder so. Weil wenn du Alaska-Seelachs, der eigentlich kein bisschen Lachs ist, so nennen kannst, damit das so klingt, ja, dann könnten wir Ratten nennen... Überhaupt größter Lebensmittelschwindel aller Zeiten. Gleich nach Pferdefleisch, Lasagne. Was würden wir Ratten nennen? Das wäre dann, Magerfleischkaninchen. Magerfleischkaninchen. Ich denke mal, dass Ratten wahrscheinlich mageres Fleisch haben, je nachdem, wie du es erwähnst. Magerfleischsäuger. Da ist dann irgendwann auch Menschenfleisch drin. Nee, das ist Soil and Green. Das ist ganz anders. Außerdem, ich weiß nicht, wie du stehst, aber ich glaube, dass Menschenfleisch in qualitativ gutem Punkt doch was teurer wäre. Das ist genau wie mit diesem Skandal mit Pferdefleisch in der Lasagne. Und ich musste bloß denken, ist nicht Pferdefleisch teurer als Rinderfleisch? Ich habe mir eher immer gedacht, es ist mehr wie Wild. Vielleicht ein bisschen zäher. Ja, aber die Sache ist ja, weil eigentlich kostet es ja mehr. Also, hey, du hast mehr für dein Geld bekommen. Kommt drauf an, was für eine Sorte Pferd da so verwurstet wurde, ne? Ja, aber als ob du das Rind dann nicht genauso gut aufpassen müsstest, was dort verwurstet wurde für ein Rind. Weil ob du ein 20 Jahre altes Rind dort reingeworfen hast oder ein 20 Jahre altes Pferd, wird, glaube ich, das Fleisch nicht viel anders machen. Pferd, Rind, so. Ja. Ach, bloß erinnere mich an den Preis, weil das war beim perfekten Dinner jetzt letztens, war da einer, der so gepriesen hat, dass er irgendwie 16 Jahre altes Rindfleisch hatte, also von einem Rind, was 16 Jahre alt war. Und oh, es ist richtig schön zart, was ich schon mal gedacht habe, ich glaube nicht. Und dann, ja, vom Preis, es kostet irgendwie nur 16 Euro pro Kilo. What? Ja, es ist Rindfleisch von Steaks oder so. Und ach so, normalerweise, okay. Wenn du irgendwie im Laden oder so guckst, bist du ja auch bei 20 oder so, je nachdem, wenn du ein Schnäppchen kriegst oder sonst was. Trotzdem so. Ja, aber das, die Ersparnis für so viele Jahre da extra. Und ich muss mich auch fragen, weil die machen das ja aus Gründen der Günstigkeit oder Ersparnis, ja? Ja, richtig. Aber... Deswegen, ja, solange die Kuh noch Milch gibt, dann kannst du die ja einfach halten. Und wenn die keine Milch gibt, dann schlachtest du die und da hast du die als Breste aus beiden. Dann hast du halt, ich wollte gerade sagen, hast du das Fleisch dann noch. Oh, Glückwunsch. Ja. Aber gibt eine 16 Jahre alte Kuh wirklich noch so viel Milch? Oder ist es nicht einfach wie Hühner, dass die dann irgendwie bloß jeden vierten Tag noch ein Ei legen und dann solltest du die eigentlich längst wegschaffen oder freilassen? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Die Sache ist nur, in Anbetracht der Kernfrage, die eigentlich übrig geblieben ist. nee. Also Ratten würdest du nicht essen, okay. Nee, Ratten würde ich echt nicht essen. Den ich hatte, wo ich auf die Frage gekommen bin, so als Subpunkt ist einfach bloß, weil wir sind ja hier gewöhnt, die Sachen zu essen, die hier sind und so. Deshalb haben wir ja ein paar Probleme mit manchen anderen Sachen. Und da war so ein Doku, da siehst du einfach bloß Leute, die halt Affen bei sich rumhängen haben im Dschungel und so, ja? Bah, hör bloß auf! Oh Gott, ich hab Bilder und Sachen gesehen! Nein! Das ist das Problem, Bilder und Sachen ansehen. Hör auf, nein! Nee, nein, ich meine, das war nein, ich cockblocke dieses Thema jetzt, weil ich hau nur ein Wort, oder ich hau nur ein paar Worte in den Raum. Ein in den Tisch gespannter Affe, der dem einfach der scheiß Schädel aufgeschnitten wird, damit man sein fucking Gehirn essen kann. Vorbei. Thema done. Okay. muss ja auch die schlimme Scheiße rausholen. Ja, nee, Affen ist echt das Letzte, was ich essen würde. Da will ich sogar lieber noch in irgendeiner Form will ich noch Ratten essen, ey. Normalerweise hättest du es ja unterbrechen können durch Blitzrunden, aber bei zwei Leuten macht es ja leider keinen Sinn. Nee. Deswegen kannst du ja vielleicht mal dein nächstes Thema reinwerfen. Diese Bilder, ey, nee, die kriege ich nicht aus dem Kopf, ey. Also Leute, googelt das nicht. Obwohl wir bei Pferdefleisch waren. Netflix hat offiziell eine Serienfortsetzung bestätigt. Welche Serie denn? Eine der, die übrigens, wo wir vorhin privat außerhalb der Aufnahme gesprochen hatten, von wegen so Filme, wäre das vielleicht Serien oder so, über die sich oft lustig gemacht wurde, zumindest in meinem Freundeskreis, die ich aber trotzdem sehr gerne geguckt habe, auch wenn ich sie nicht sehr häufig geguckt habe, Gilmore Girls. Die wurde wieder aufgelegt? Also Netflix bestätigt offiziell Serienfortsetzung mit allen Schauspielern. Der Kernbesetzung. Also die Mutter, die Großmutter und die Tochter. Hast du mal Bilder gesehen von den Schauspielern? Wird es vielleicht. Oder wie lange ist denn die Serie jetzt abgesetzt gewesen? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Vielleicht steht das hier in dem Artikel noch bei. Boah, Alter, die sieht ja. Lauren Graham sieht ja noch richtig. Wow, Alter. Ja, manche haben das Glück, noch gut zu altern, manche nicht. Und solange die noch halbwegs gut im Alter sind und sich nicht zu viel verändert hat, kann ich das nicht so verstehen. Ich kann dir ja gerade mal kurz den Link schicken, dann kannst du dir ja selber ein Bild davon machen. Ja, ich habe das Problem, ich weiß ja nicht, wie die vorher aussehen. Wer weiß, ob das ein 9-jähriges Mädchen war eigentlich vorher. Ja, das ist so dieses typische, die Serie lief keine Ahnung wie lange, wie viele Jahre und die ist natürlich mitgealtert. Ähnlich wie bei Castle halt die Alexis. Wenn du dir dann, sag ich mal, Staffel 1 und 2 anguckst und jetzt dann so Staffel 7 und 8, da merkst du halt auf jeden Fall, wie die mitwächst. Aber das ist jetzt nicht unangenehm erwachsen. Ja, das ist ja das Gute, wenn eine Serie ordentlich auch weitergeht, weil Castle kann es echt sagen, da ging es vom Status Quo gut weiter. Ich habe zwar die letzten Staffeln jetzt noch nicht geguckt, müsste ich mal irgendwann wieder. Wo bist du noch mal gewesen? Ich glaube, 7 oder keine Ahnung. Also echt? Du hast es echt bis 7 durchgeschafft mittlerweile? Ich weiß nicht mehr. Ich muss das gucken und okay, was ist das letzte? Ich will jetzt nicht spoilen für Leute, die das hören. Ey, ganz ehrlich, die Serie läuft schon so lange, wer das jetzt noch nicht geguckt hat, ist eigentlich selber schuld. Fuck you! Ich meine jetzt so. Ja, siehst du, das heißt, ich müsste jetzt gespoilt kriegen, bloß weil ich so nicht zugesehen habe, zu dem Punkt, zu dem du geschaut hast, weil du ja auch nicht komplett durchgeschaut hast, aber relativ weit. So, nein, das Argument zählt nicht. So, egal, okay, was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Das erinnert mich, weil irgendwie eine andere Serie ist jetzt auch von Netflix wieder reanimiert worden. Oder ich weiß nicht, ob es Netflix war, aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine der Stream-Hostern. Full House. Ja, aber das hatte ich auch gesehen. Das war traurig. Ja, das war richtig traurig. Warte, das sah traurig aus. Weil rein technisch war die komplette Hintergrundgeschichte ja schon immer ziemlich traurig. Ein alleinerziehender Vater, die Mutter ist gestorben und seine zwei Schwager sind richtig. Dann mit eingezogen, um sich um die Kinder zu kümmern. Gab zwar viel Shenanigans und so, aber es war doch irgendwie ein bisschen so, hatte traurige Untertöne. Und jetzt einfach bloß, wir sind 30, 40 Jahre später und die wohnen alle wieder zurück und die Kinder sind selbst gekommen und, das ist traurig, wenn plötzlich eine Familie von irgendwie 15 Leuten in einem Einfamilienhaus wohnt. Was richtig traurig für die Olsen Twins gewesen wäre, wenn die dann wieder hätten mitspielen müssen oder wie auch immer. Das ist eigentlich interessant, weil dass die raus sind, kann man ja verstehen, dass sie nicht wollen oder genug Geld haben, dass sie es nicht müssen. Aber, wie hieß das jetzt? Ach ja, Fuller House. Ach, ja, scheiße, nicht mal mehr Full House oder so, sondern Fuller House. Yeah. Von wem wird das denn neu aufgelegt? Aber ich finde alles Mögliche dazu, aber nicht von wem. Keine Ahnung. Ich stelle mir das bloß gerade vor, wie das dann, okay, wir machen jetzt eine Spoof-Serie darüber, Fullest House, wo einfach bloß selbst die Töchter im Altersheim sind. Mit ihren Enkeln. Warte, scheiße. Nee, die Serie wäre super. Weißt du warum? Nicht mehr die alten Schauspieler? Nee, weil das dann die Golden Girls wären. Alter. Ja, drei Schwestern, weißt du, die in einem Haus wohnen und Rentner sind. Golden Girls, fuck yeah! Weißt du, was ich mich immer gefragt habe bei diesem, wer war das nochmal? Danny? Also dieser einer von den Schwagern, aber der eine, der immer so ein bisschen bekloppt war. Du hattest dann halt diesen Familienvater, du hattest dann... Nee, das war Joey. Danny war der Familienvater. Ach so, stimmt, das war der Familienvater. Dann Jesse war ja der coole Onkel, wie auch immer der Schauspieler eigentlich nochmal heißt. Ja, und Joey war... Okay, ohne Scheiß, jetzt wo ich gerade so die Bilder von dem hier gerade so sehe, da denke ich mir die ganze Zeit so, wow, das ist irgendwie so entweder die ältere Version oder so eine mittelalte Version von Murdoch. Dem müsstest du echt nur eine Jacke anziehen und ein Cappy drüber, da könnte echt Murdoch spielen. Boah, die sehen auch... Aber ich hatte mich gewundert, dass sie Jay Leno gekriegt haben und dass er tatsächlich bei der Scheiße mitmacht. Tja. Das, Ja, yeah. Manche werden zu Sachen überzeugt, die seltsam sind. Was soll denn Jay Leno spielen? Ja, Jay Leno ist ja Joey. Nein, warte mal. Okay, ich hab jetzt nie... Echt? What? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ohne Scheiß, ich wusste nie, wie der Schauspieler da eigentlich heißt. What the fuck? Jetzt, wenn man es so sieht. Tatsache. Wow, sorry, ich bin jetzt gerade bloß gebufft, wie du hinterhängst in ihre Erkenntnisse. Wow. Ja, aber das ist echt so, wow, weil das ist echt so, what? Da habe ich mich ehrlich gesagt so nie für Jay Leno in irgendeiner Form interessiert. Aber jetzt, wo ich armer, wieder, armer Jay. Jetzt, wo ich ihn mal wieder sehe. Und jetzt wird sich keiner mehr für ihn interessieren, wenn er bei fucking Fuller House mit ist. Nee, das glaube ich nicht wirklich. Weil das ist echt so dieses typische, ja, wow, du hast halt jahrelang halt eine Abendsendung, die halt mega gut funktioniert. Hm. Und dann wechselst du wieder zu sowas. What the fuck, ey? Ja, yeah. Da hat wohl einer vielleicht ein Drogenproblem oder wer weiß, dass er plötzlich an das Geld so kommen muss. Er muss ja, ne? Er braucht es ja. Er ist jung. Er ist jung und braucht das Geld. Jungen mit dicken Anführungszeichen dazu. Er ist jung drogenabhängig und braucht das Geld. Ja, aber Gilmore Girls. Also nicht, dass er wirklich drogenabhängig ist, um Gottes Willen. Ich weiß jetzt, wir werden zwar wahrscheinlich nie die Reichweite haben, dass das in irgendeiner Form. Vielleicht hat er ein paar falsche Investitionen oder so gemacht. In pulveriges Zeug, das er sich dann durch die Nase gezogen hat. Nicht? Oder Kinnimplantate, keine Ahnung. Das am wahrscheinlichsten noch, ja. Das sogar echt noch am wahrscheinlichsten. Er und Bruce Campbell, es zieht viele, viele Leute in die Scheiße. Wie das müsste ich auch mal weiter gucken. Ich hatte davon die ersten paar Folgen gesehen und das war eigentlich ziemlich witzig. Die Army of Darkness Serie mit Bruce Campbell. Ja, da hatte ich ja mich gut von fern gehalten bei... Okay. Die hatte von den ersten Punkten was richtig Gutes etabliert, nämlich du hast eine Crew aus 3 oder vielleicht dann doch irgendwann mehr Leuten mitbekommen, die rumziehen und versuchen, die Scheiße aufzuhalten. Mhm. Das heißt, du hast nicht nur auf Ash, weil es tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, selbst in den alten Filmen war er ja niemals außer in Army of Darkness wirklich ganz alleine unterwegs. Mhm. Und ich habe das Gefühl, alleine ist er nicht so gut. Er kann zwar diese Action-Momente halten, aber mit dem Alter ist da nicht mehr so viel drin dafür. Nee, richtig. So alternde Schauspieler. Es fing einfach bloß toll an. Vorsicht, Spoiler, geht einfach für 5 Minuten weiter, wenn euch das nicht hört. Erst Folge fängt es einfach bloß an, wie er sich so schon ein bisschen was älter ist, in einem Van wohnt, sich was frisch macht, in eine Kneipe geht, irgendwie 10 Minuten vor Ladenschluss. So, ja, warte, gib mir 2 von den Drinks, die Lady dort hat. Und dann fängt er an, ihr vom Herzen erzählen, ja, heute ist der Jahrestag, an dem ich die Hand verloren habe. Ich habe einen Jungen von den Gleisen gerettet. Man möchte meinen, Lüge. Er hat eigentlich mich gerettet. Lüge. Ja, er ist eigentlich groß geworden und hat mich verlassen, aber trotzdem versuche ich das, mich zu erinnern. Und dann möchten sie mit mir vielleicht diese Mimosas trinken. Und dann ist der nächste Schnitt einfach bloß, wie er die auf dem Bart vögelt und mit seiner Holzhand den Arsch vermöbelt. Also das ist so, okay, das glaube ich, dass Ash zu der Person geworden ist. Aber sonst hat das ein paar Momente, wo Ash zu doof ist. Aber deswegen, ich mag's eigentlich nicht immer, wenn die Sachen auffrischen, die was älter sind und eigentlich die Zeit sich verlassen hat, aber die haben da einen guten Ton getroffen. Das heißt, Gilmore Girls könnte vielleicht auch was werden. Ja, Gilmore Girls könnte wirklich was werden, aber dann Fuller House, ey, das ist, nee. Ja. Ich fand diesen Teaser auch schon so schrecklich, weißt du, da hätten die auch wirklich mal ruhig mal endlich mal was zeigen können. Weil der Teaser sah ja eigentlich nur aus, irgendwelche Schatten vor der Haustüre und dann so, ja, boah, was, du hast den Hausschlüssel nicht? Ja doch, ich hab den hier irgendwo in der Tasche. Ja, boah, wir sind schon so lange nicht mehr hier gewesen. Und dann, oh, dachte ich mir auch so. Ja, trauriger kannst du echt nicht irgendwie ansagen, dass eine ehemals doch recht gute Serie wieder da ist. Oh, wir waren ja schon lange nicht mehr hier. Oh, ich hab den Schlüssel jetzt nicht mehr. Ich glaube wirklich, obwohl der Erfolg damals so viel größer war, ich glaube echt, Prince of Bel-Air oder halt Fresh Prince würde einfach mal genauso floppen, wenn das neu aufgelegt werden würde. Ich weiß nicht, es wäre ein Punkt, den ich Hoffnung geben würde, weil das wäre für Jaden Smith, der da dort natürlich reingeschmissen wird. Und das heißt, der muss da nicht in Actionfilme rein, bloß weil sein Papa das will. Und vielleicht hat er bei Serie, würde sich ein bisschen wohler fühlen. Das ist sowieso der kleinste hässliche Bastard, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, warum der in irgendeiner Form beliebt als Schauspieler ist, weil ich finde den nicht als ist Schauspieler er gut. Und er ist kein bisschen beliebt. Okay, er war fragen wir beliebt, ab, warum als er als kleines Kind okay war. Warum er überhaupt noch gebucht wird für irgendwas? Weil sein Papi ihm die Filme kauft. Das ist so Bullshit. Will. Du willst mich im Film haben, also hab meinen Sohn auch. Lass es, Will. Will, lass es. Please. Welcome to Earth. Will, aber ich habe ein kleines bisschen Bedenken, dass es vielleicht doch was werden könnte, weil wenn das wirklich von Netflix ist, die haben überraschend viel Erfolg mit Serien jetzt schon gehabt, die ich eigentlich nicht viel zugetraut hätte, besonders im Marvel-Materialbereich. Ich hab sowieso das Gefühl, da sitzen irgendwie mehr Leute, die irgendwie Ahnung von dem haben, was Leute sehen wollen. Deswegen funktioniert es einfach. Also die haben schon aus widrigen Umständen gute Serie gemacht, also ich lasse mich überraschen, aber ich habe keinerlei Hoffnung für Fuller House. Mm-mm. So, aber die dann ist zur offiziell, Frage von mir. Die ist offiziell abgeschrieben. Na, vielleicht wird ja in ein paar Monaten wieder Revue passieren, was draus geworden ist. So, wer weiß. Ich hätte jetzt einfach mal ein kleines Thema, was einfach bloß so... Keine Ratten. Nein, ich bin jetzt einfach mal bloß so zu einem Fluff-Thema gegangen. So ähnlich zu der Frage, was in 2016 oder so losgehen wird, hatte ich den Gedanken gehabt... Ja, du hast doch jetzt auch ein Android-Handy, oder? Ja. Also ein paar gute Apps oder so, was sind denn die du am häufigsten verwendest? Die ich am häufigsten, die habe ich eigentlich direkt auf der Seite, muss man gerade parallel gucken. Was ich am häufigsten verwende, ist eigentlich WhatsApp, Firefox, YouTube, den Music Player, Radio und natürlich Podcast Republic. Und ansonsten halt so ein paar Minigames, aber... Oh, und natürlich das Masterwork Tools Pathfinder. Ja, das habe ich auch noch hoffnungsvoll installiert, damit das doch irgendwann mal kommt. Ja, mir ist auch ein bisschen ähnlich mit WhatsApp und dergleichen, weil das sind Sachen, die muss man einfach haben. Jetzt, wo ich auch über einen Repeater mir WLAN im Haus geschaltet habe, bin ich auch auf der Seite von Spotify. Ja, du bist auf der Seite von Spotify. Weil es ist eigentlich, ja, okay, die kriegen ein bisschen deine Daten und sonst was, aber die haben eh schon alle meine Daten. Ist das so? Ihr kriegt sie nicht hier im Podcast, aber die meisten haben sie schon. So, ja, du musst mich jetzt nicht anschreiben, dass mein Handy da hat das. So, aber sonst hatte ich jetzt Cameringo, eine recht coole Kamera-App für Mucke, weil irgendwie... Das Standard-Music-Play-Ding fand ich doof, habe ich mir einfach VLC gezogen, weil VLC ist einfach so, es funzt alles und macht ordentlich Order-Strukturen oder so. Reicht. Ich hatte ein Hörbuch gehabt, wo das Problem war, das Hörbuch hatte in den Einstellungen die Kapitel nicht alle nummeriert. Also in den Zusatzinfos von der Datei. Mhm. Die hießen alle anders nummeriert, aber weil sich Google Play Music oder wie das heißt, bloß die Titel aus den Infobereichen rausholt, hatte ich irgendwie 20 verdammte gleichheißende. Ah ne, ich hatte bloß eine von denen angezeigt, weil mehrfache das nicht anzeigt. Boah, wie dumm ist das denn, ey? Ja, deshalb, ich bin lieber zu VLC rumgesprungen. Sonst, ja, Clover, eine App für 4chan. Darf Wetze und so verfolgen. ein paar für RP auch wie Runner's Initiative, weil das einfach interessant ist, weil Shadowrun ist ja ein Rollenspielsystem, was aus Deutschland entsteht. Und was machen die Deutschen natürlich? Sie machen Sachen ein kleines bisschen zu scheiße viel kompliziert. Und da ist das Innie-System, wo es so ist, du würfelst 2W6 plus dein Innie-Stat. Und wenn du deinen Zug hattest, wird davon 10 abgezogen. Und wenn du noch irgendwas über 0 hast, kriegst du noch einen weiteren Zug. Ja. Und du kannst aber auch ein paar Aktionen machen, die, je nachdem, was für eine Aktion das sind, die auch noch verringern. Und wenn du auch noch teilweise Wunden kriegst, verringert das das auch noch. Und jede Runde, nachdem alles abgehandelt ist, musst du neu werfen und das neu machen. Ja. Macht das zu einem unerwarteten Kampf, aber es macht das zu einer logistischen Folter. Ich mag Shadowrun und das komplette Setting, Cyberpunk und so, ist einfach richtig cool. Und besonders die Sache, dass du einfach bei Heists und Verbrecher oder Söldner und so etwas spielst, mehr als bloß die generischen Helden, die du sonst in den meisten anderen RPs vertreten hast. So wie Schurke. Oder Krieger. Also ja, sonst, ich hab mir in Skype rein, aber ich glaube, ich ziehe das doch vielleicht runter, ich weiß nicht. Was ziehst du runter? Ich will, ob ich den doch wieder runterschmeiße, weil ich will nicht meinen Skype-Chat dann dauernd nervig auf dem Handy haben. Ach so, ja. Ich habe das Gefühl, das würde mir das richtig voll in meinen Traffic, sobald ich mal unterwegs bin, leersaugen. Oh ja. Ich hatte da richtig Scheiße, weil normalerweise hatte ich in Spotify vorher eingestellt gehabt, dass nur große Scheiße runterladen, wenn ich WLAN hatte. Und dann hatte ich es halt nur genutzt gehabt, wenn ich irgendwie beim Krefelder Bahnhof oder so mal wieder was verpasst hatte und dort hast du ja eine halbe Stunde gratis, ja? Mhm. So. Aber dann hat das irgendwie fertig gekriegt, an manchen Nächten so um 3 Uhr morgens plötzlich für 400 MB irgendeine Scheiße runterzuziehen. Mhm. Obwohl die App auch nicht an war. Und mein komplettes monatliches Traffic an über eine Nacht wegzuziehen, so. Good job. Good job, well done. Was hattest du denn sonst noch so an Spielen? Boah, was an Spielen auf dem Handy gerade? Ich habe da ehrlich gesagt gerade nicht viel. Ich habe gerade Plants vs. Zombies. Dann irgend so eine Wahr- oder Falsch-Kacke. Was habe ich denn gerade hier noch? Geometry, Dash, Light, Angry Birds, Pancake Tower, Jetpack, Joyride, Quiz Duel, Piano Tiles und Fruit Ninja habe ich gerade hier drauf. Wenig. Das ist echt voll wenig. Ja, bei mir, ich habe gerade bloß, weil ich einfach das immer wieder häufiger runterschmeiße, wenn ich unzufrieden bin. Es ist Scrabble drauf, auch wenn das mich wieder bloß verwirrt hat, weil einfach Scrabble, die AI, wählt die seltsamsten Wörter aus. Achso, entweder komplett OP, entweder komplett OP oder einfach so, Boot. Ja, nee, ich spiele, glaube ich, sogar wirklich auf easy und das hat Bescheuerte rausgeholt. Bescheuert Gute oder Bescheuerte so nach dem Motto, kennt keiner, aber kennt keiner, ja. Wirklich. Und dann hat es mir ein paar verboten, die eigentlich sein müssen. Sonst bin ich bei Unleashed Pixel Dungeon, weil ich mag ja diese Roguelike-Games. Und das ist eins, was es wirklich gut geschafft hat, das minimalistisch zu gestalten für ein Handy. Weil das ist das ganze Problem. Du kannst nicht zu viel mit Interface und Optionen und sonst was machen. Früher ging das vielleicht, wo du noch ein paar Tasten hast, aber jetzt möchtest du ja nicht den halben Bildschirm einfach bloß mit einer Tastatur voll haben. Nee, überhaupt nicht. Mich hat das ehrlich gesagt sogar schon ein bisschen bei der Pokémon Light-Variante, die ich mir mal irgendwo gezogen hatte, hat mich das eigentlich sogar schon gestört. Obwohl ich mir eigentlich die Tasten schon fast unsichtbar gemacht hatte, war das trotzdem einfach noch im Weg. Da konntest du mir dann erzählen, was du wolltest. Das hat echt wirklich nur Spaß gemacht. Oder was für ein Wort ist Exit? Was? E-X-E-T. Was? Was? Das ist ein deutsches Wort? Ja. Scheinbar. Seht ihr? Wir tragen sogar zur Bildung bei. So, jetzt mal hier, warte mal, wie ist Exit? Ja, was bedeutet denn Exit? Exit. Duden. Wow, das ist so ein als erste Sache sofort. Ja, während das so eine Scheiße raushaut mit doppelten X-Buchstabenwert, bin ich bei Jack. Exen. Schwaches Verb, Bindestrich, erstens von der, in Klammern, Hochschule weisen, zweitens eine Unterrichtsstunde unentschuldigt versäumen. The fuck? Okay, was ist Seel? S-E-E-L. Na, das kommt ja mir wahrscheinlich mit, meinten Sie Seele? Ja, dachte ich mir nämlich. Natürlich, aber nein, was ist Seel? Seel. Das ist echt schwierig. Also das ist eins Doofe, was man nicht gut nachforschen kann. Aber nee, richtig. Ja, solche Art Wörter zieht das raus. Ich bin wirklich wieder so kurz davor, das runterzuschmeißen. Und sonst habe ich irgendwie 5 oder 6 Kamera-Apps, weil ich einfach wirklich zwischen die irgendwie Welt wechsel und gerade Fun dran habe. Echt? Ja. Ach du Scheiße. Aber, weil eine Sache, die ich jetzt auch Hoffnung habe, wo sich aber noch nichts rausgegeben hat, es gibt eine interessante App, IM. E-Y-E-E-M. Mhm, was kann die? Die ist eigentlich dafür da, eine Community, dass du dort Fotos und so hochlädst. Hat aber dazu noch die Option, dass du die Bilder verkaufen kannst in deinem Shop. Was du dann versuchst auch aus allem die Hälfte Geld zu machen, ne? Du versuchst auch echt aus allem Geld zu machen. Nee, aber es wäre interessant, ja dadurch bekannter oder sonst was zu kommen. Und also das ist die Sache, die du Option hast. Natürlich musst du dann aber auch aufpassen, dass du keine Sachen, für die du Rechte brauchst oder Personen, die erkennbar sind, fotografierst. Ja, das muss ja jetzt auch nicht. Also es hat Leitfaden und sonst was. Und das ist interessant, aber es hat auch eine andere Sache, die richtig witzig sind, ist, es gibt den Leuten Missionen auf. Weil dann haben die solche Aktionen wie halt ein Sponsor oder dergleichen gibt eine Mission auf und macht dann die Besten, die dort Fotos zu dem Thema gemacht haben und dann von der Jury kuriert werden oder so, kriegen das und das. Und das sind interessante Themen, die auch versuchen, einen teilweise zum besseren, naja, Fotografen, mal ein Anrufezeichen zu machen. Wie zum Beispiel jetzt die letzte ist gerade Colors of Carnival. Versuchen die Farben des Karneval einzufangen mit Fotos. Mhm. Was, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut da der Deutsche kommen wird. Ich glaube, die Farben des deutschen Karnevals sind wahrscheinlich grau. Oder weiß, wenn es diesmal schneit. Keine Ahnung, wer weiß, wie das Wetter wird. Ja, ist ja nicht mehr weit, ne? Also sonst ich glaube jetzt nicht wirklich, dass sich da das Wetter in Deutschland jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen noch so rasant wechseln wird. Ja. Dass es irgendwie nochmal zum krassen Wintereinbruch kommt. Auf jeden Fall, die haben interessante Aktionen und die meistens Sachen machen wie du kriegst irgendwie ein Buch von einem, der was geschrieben hat, oder vielleicht doch Equipment von einer Sache. Jetzt eins war irgendwie doch ein Stipendium, weil du Studentenleben oder so darstellen solltest, hat aber keine guten Ideen. Dann sonst, was witzig war, dass du deine Fotos dann bei Huffington Post oder so, wahrscheinlich auf der Blog von denen oder so, vertreten werden. Aber halt ein kleines bisschen, dass du gesehen wirst oder so. Das ist einfach eine nette Sache und es ist einfach genug zu handhaben und hat gleichzeitig noch ein Bildbearbeitungsprogramm mit einem Satzfiltern und Sachen drin. Das heißt, du brauchst ein anderes nicht. Okay, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Ein Handy mit verdammt nochmal 13 Megapixel, da denke ich, da könnte man mal versuchen, was mit dem Kram zu machen. Könnte man mal. Hat ja auch der Weihnachtspodcast ganz okay damit funktioniert. Na, wo man schön sehen konnte, mein rotes Gesicht. Ich fand's voll witzig, wie die eigentlich so über dein Gesicht hergezogen sind und weniger über meins, obwohl ich am Anfang schon nach 10 Minuten so voll knallrot war wie eine Laterne. Ja, aber mir ist es, glaube ich, die ordentlich sichtbaren Wangen, die einfach dazu geworden sind. So, was ist denn deine nächste Frage? Ich habe noch, drei Sachen. Oh, so viel willst du noch reinquetschen? Ja, ich versuche es noch. Ja, ist ja noch Zeit. Ich meine, wir sind ja, wir machen ja das Zeitmanagement hier, da geht das ja. Und zwar mit einem kleinen Etappensieg. Du weißt doch, ich habe doch mal in unseren Privatgesprächen mal erzählt, dass Sony versucht, sich den Begriff Let's Play sichern zu lassen. Ja. Yeah. Und sie wurden abgeschmettert. Mhm. Dank eines kleinen Schreibens, das unter anderem aufgezeigt hat, dass Let's Play schon in so vielen Bereichen schon etabliert ist, dass sie sich das gar nicht mehr als Oberbegriff schützen lassen können. Oh, das erinnert mich, wir müssen Knackpunkt sichern. Hiermit getan. Ja. Meins, haben wir angeleckt. So, Nein, jedenfalls, das ist ein kleiner Etappensieg, deswegen, das wollte ich nur mal kurz parallel erwähnen, aber, was ich eigentlich machen wollte, eine Sache, auf die du mich ja aufmerksam gemacht hattest und je länger ich mich damit mich beschäftige, desto mehr gefällt es mir und witzigerweise hat eine Freundin von mir heute mich auch mal drauf aufmerksam gemacht, vorhin, nämlich auf The Witness. Ja. Ein sehr schönes Spielchen, kostet wohl leider gerade ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, für das, was mir da eigentlich so weniger mit visuellem Input, sondern eher so mit spielerischem Input. Da ist mir ehrlich gesagt so von dem, was ich auf dem Papier sehe, ein bisschen zu wenig. Allerdings finde ich das dem Spiel gegenüber einfach nur so stehen zu lassen auch unfair, weil ich glaube, da steckt jetzt sehr viel mehr hinter, als jetzt nur rumlaufen und irgendwelche Puzzles lösen. Ich glaube, dass man allein schon da vom Atmosphärischen her deutlich mehr rausgewinnen kann, als jetzt wirklich nur das, was auf dem Papier theoretisch steht. Ich weiß, ich habe genau das gleiche Problem, weil eigentlich sieht es aus nach was, wo ich richtig Fun dran hatte. Aber es ist von dem, wie es rüberkommt und wie es ja nicht den Mainstream-Bereich erfüllt, ist es auf jeden Fall sehr Indie. Man sollte übrigens noch bedenken, erwähnen, Stand heute, 30.01., es kostet 36,99. Das heißt, es ist ja trotzdem immer noch weit günstiger als ein AAA-Titel, aber es ist nun mal kein wirklicher AAA-Titel. Und es sieht zwar hübsch aus und so, aber... Ja, für die Leute, die eventuell Unturned kennen, so stellt euch einfach Unturned nochmal so ein bisschen besser vor. Ein bisschen mehr Vegetation. Also es ist auch wieder mal sehr, sehr stilisiert, was ja eigentlich die Indie-Community sehr gut macht und angefangen hatte mit Minecraft. Oder Infinity Miner, wenn wir ehrlich sind. Du weißt, was Notch mit Minecraft gemacht hat. Er ganz alleine, weil er hat auch als erster 8-Pixel-Grafik und so gemacht. Notch ist eigentlich schon 200 Jahre alt und hat Pong erfunden. Aber es wäre so toll, wenn Keanu Reeves der Bruder von Notch wäre und die durch die Zeiten geht. Das wäre wirklich ziemlich witzig. Hollywood macht einen Film daraus. Ohne Scheiß, das zweite Video bei Steam ist eigentlich nur, wie das irgendwie so über die Insel mit einer scheiß Kamera fährt. Ist der Shit, ey. Ja, es ist, sieht groß aus und cool, aber es ist so... ja... Nee, tut mir leid, das ist als ich warte, bis das... Ich fand das auch so witzig, nämlich auf dem Rückweg von der Berufsschule... Am Donnerstag kam nämlich bei Radio 90.1 ein Kurzbericht darüber, über das Spiel. Wirklich? Das ja. Hätte ich gar nicht. Oder gedacht. Okay, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal, ob es 90.1 war. Kann auch sein, dass es 1 Live war, was wahrscheinlich. Also 90.1 wäre unser Lokal. Ja. Weil ich glaube, 1 Live hat ja auch so eine Videospielabteilung, so einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so sitzt da irgendwer und stellt halt irgendwie so die neuesten Spieletrends vor. Ich glaube, Woche. Und der war dann halt auch mit The Witness. Also beziehungsweise er hat The Witness beschrieben, bevor ich es dann bei Steam durch dich dann überhaupt gesehen habe. Aber ich habe den Titel bei der Radiosendung nicht mitbekommen. Ja, das ist auch ein sehr generischer. Also. Und, das ist ein bisschen schwer zu finden davon. Und die Sache war einfach, der meinte auch generell, dass dann die Entwickler gesagt hätten, zu der Schwierigkeit der Rätsel, dass man da jetzt nicht große Schwierigkeiten hat, um reinzukommen, aber dass die Rätsel mit Fortlaufen des Spiels teilweise so schwer werden, dass dann die Entwickler von sich selber sagen, dass gerade mal 1% der Spieler überhaupt in der Lage sein werden, alle Rätsel zu lösen. Boah, das ist so ein Let's Play. Da dachte ich mir auch so, okay, 1%. Zeig mir erstmal die Rätsel, die angeblich einfach sind. Nee, aber warte, wenn die sagen ja, dass alle gelöst werden, dann ist es dieses, ja, wusstest du das, ein Rätsel ist einfach bloß, alle Äpfel musst du aufheben. Und nee, also du hast ja schon, so wie ich das mitbekommen habe, schon extra Terminals für alle Rätsel. Du hast ja nicht die so wild in der Welt, sondern du hast schon wirklich Terminals, aber ich weiß nicht, ob... Okay, aber es könnte halt sein, dass sie ein Terminal richtig, richtig gut versteckt haben, ja. Und das Ganze, was es schwierig macht. Das denke ich mir nämlich auch, aber es... Ansonsten dann irgendwie teilweise auch Rätsel, wo du irgendwie so weiße und schwarze... Also vom Muster her auch ziemlich kompliziert und wo du so weiße und schwarze Punkte hast oder so, hat er als Beispiel genommen und dann musst du halt irgendwie, musst du nicht nur... wie diese Kinderspiel-Dinger so, weißt du, du hast einen End- und Startpunkt und dann verbinde die Punkte oder sowas. So wie diese Labyrinthe, die du halt dann ausmalst, sondern dass du dann halt zum Beispiel auch darauf achten musst, dass irgendwie auf beider Seite der Linien, dass du das praktisch so wie so ein Feld einfach nur in der Mitte halt teilst und dass dann auf beide Seiten, auf beiden Seiten dann gleich viele weiße und schwarze Punkte sind oder irgendwie. Das klingt fies. Aber es ist dieses. Die Entwickler sagen das, aber das kann natürlich zum einen Hype sein, große Publicity, oder es kann sein, dass, weil wie groß kann wirklich die Menge von Leuten sein, mit denen die das schon ausprobiert haben? Und welche Art von Leuten sind das? Ey, die Insel, die sieht auch gar nicht so groß aus. Ich weiß auch gar nicht, wo diese ganze Spielewelt, die in den Trailern zeigen, irgendwo untergebracht werden soll. Oder die Biome sind irgendwie so sinnlos groß wie bei Minecraft mittlerweile. Ich glaube, bei Minecraft sind die ja bloß so groß, wenn du die extra große Biome-Option anschaltest. Hallo, hier, was ist da los? Ah, geht doch, so. Weil ich wollte nämlich auch mal kurz das Bild schicken, weil das hier ist die Insel, laut Screenshot. So. Ja, also die hatte mich auch stark erinnert vom Stil und der Größe an die Insel von Plastic Beach. Ja, das stimmt. Wenn man sich die so vorstellt, wer war das? Superfast Jellyfish oder so mit diesem riesen Berg, so in etwa, das hast du dann ja so rechts. Ja, und ein bisschen Strand, also da ist ein bisschen mehr, aber ja, eigentlich ist es was ziemlich Kleines, weil guck dir die Burg an, wo irgendwie bloß ein Haus reinpasst und nicht mehr. Was ich übrigens auch witzig fand, war, ich hatte das jetzt auf der Seite, wo ich das Bild her habe, beziehungsweise wo ich den Artikel dazu her hatte, da heißt es, dass das Spiel schon seit 2008 in der Entwicklung war. Was ich schon richtig, richtig krass fand. So, wow, okay, so lange an einem Projekt arbeiten und dann kommt... Es ist Indie, die haben meistens das Problem, dass sie wenig Leute haben. Natürlich, auch so, ich sag mal, abgesehen von Finanzierungsproblemen oder ähnliches, das ist, oder auch personellen Problemen oder so, so nach dem Motto, dass sie halt zu wenig Leute dafür haben, aber dann echt sowas dann rauszuhauen. Ja, das ist das richtig Schöne, dass sich endlich mal so etwas als eine Community für die Computerspiele entwickelt haben. Was wird mir natürlich ganz unten angezeigt? Nude Patches! Meine gute Witness. Witness, man kann den Charakter sehen? Oder? Nee, so andere Artikel so. Schon gesehen, Sex in Spielen, Nude Patches, Vorsicht nackt. Oder ein Kino, die größten Filmfehler der Filmgeschichte. Und auch so zwei halbnackte Personen. Und dann XCOM 2. Oh, ja, XCOM 2 soll jetzt Mods am ersten Tag kriegen. Also, Nacktmods. Jedenfalls, ja, wie gesagt, ich würde mich echt, also ich würde es, glaube ich, wirklich kaufen, wenn es irgendwann mal billiger ist. Vielleicht im Steam Summer Sale, wer weiß, der ist ja nicht mehr weit, nur noch so ein paar Monate. Ich zweifle, dass es da mehr als 10% oder 15% runter wird. Ich würde, glaube ich, warten, dass es erst für mich auch erschwinglich wird, so Winter Sale. Es ist, ja, wobei ich kann ja mal beim Keyhändler meines Vertrauens gucken, vielleicht gibt es das da ja irgendwie mal, günstiger, weil ich habe sogar mein Tomb Raider habe ich da sogar irgendwie deutlich günstiger gekriegt. Na, vielleicht kann man ja auch was aus Russland oder so, wer weiß wie viel der The Witch. Aber ich muss ehrlich sagen, zu dem Witness und The Witness, haben die da was? Das ist das einzige Problem, ich bin was geizig, was Computerspiele angeht, weil ich sehe jetzt, nachdem ich keine der großen AAA-Games, die, also weil ich kann verstehen, wenn du ein AAA-Game für den Vollpreis sofort kaufst, nur aus einem Grund. Weil du im Multiplayer mitmachen möchtest. Weil das ist der einzige Grund. Heutzutage sterben Spiele nun mal ziemlich schnell. Server werden dicht gemacht, wenn die Firmen Arschlöcher sind. Die Community hat keinen Bock und wandert auf das nächste Spiel rüber. Deswegen ist es schwer, wenn du wo dabei sein möchtest, dann solltest du schon halbwegs am Anfang sein oder bereit sein, wirklich viel Zeit zu investieren, damit du wieder halbwegs mit den anderen Leuten mithalten kannst. Das kann ich nur bestätigen. Bestes Beispiel war 2013, 2014, boah, da kann man mich jetzt verprügeln, als irgendwie Marek, ich glaube schon fast ein Jahr, oder ein halbes Jahr schon irgendwie Battlefield 4 damals gespielt hatte und ich dann irgendwie zu meinem Geburtstag oder so dann dazu kam, was glaube ich echt so ein halbes Jahr später war oder so. Oder knapp ein halbes Jahr später. Und alle, oh, und da hast du schon richtig gemerkt, wie krass der Unterschied teilweise war. Ich sag mal, das ist jetzt noch nicht so krass da, weißt du, weil da kommt es schon ein bisschen mehr drauf an. Beziehungsweise sagen wir es mal so, die Battlefield-Reihe war immerhin bisher immer so gnädig. Was heißt gnädig? Aber eigentlich hat es sich immer so rauskristallisiert, dass deine Startwaffen, je länger du gespielt hast, eigentlich immer attraktiver wieder für dich wurden. Weil du kriegst dann immer wieder Neues und willst ja immer die Neuen ausprobieren. Ne? Und dann, oh, die ist voll geil und so. Aber je länger du spielst, desto mehr realisierst du einfach, dass deine Startwaffen teilweise die ausbalanciertesten von allen waren. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bis du dann natürlich die für dich und für deinen Spielstil attraktivste Waffe in irgendeiner Form gefunden hast. Das kann das dann schon die Startwaffe traurig gewesen sein, oder das kann dann natürlich dann eine andere gewesen sein. Das ist traurig, Mann. Wie gesagt, für den jeweiligen Spielstil kann sich das natürlich ändern. Für mich ist zum Beispiel, ich mag zum Beispiel mega gerne Close Quarter Combat. Also halt wirklich so Schnellschusswaffen und du bist innerhalb von 1,5 Sekunden tot. Ich mag diese langsam schießenden Waffen für längere Entfernungen einfach null. Ah, mir muss ein bisschen wegbleiben mit den Spunk-Ugglebee-Spielen. Ja, nee, ich spiele keinen Modern-Shooter selber, das heißt so. Aber trotzdem du verstehst ja da halt so dieses Kernprinzip. So, ich töte lieber schnell in kürzerer Zeit. Was mir auf jeden Fall in wie soll ich das sagen, im Häuserkampf oder so halt eher zugute kommt, wenn ich dann nicht gerade eine Shotgun benutzen will. Als dann irgendwie so, oh ja, ich schieß mit fall dann bin tot. Ja, mir ist es mehr, ich hasse verdammte Gewehre, die bloß auf semi-automatisch sind. Also nur eine 3-Schuss-Salve immer machen. Da würde dir Marek aber jetzt eine ganz andere Geschichte erzählen. Der kann das richtig, richtig gut. Der ist nämlich das komplette Gegenteil zu mir. Der mag nämlich eher die langsam schießenderen, auf Entfernung getrimmten Waffen. Also es geht nicht um die Schussgeschwindigkeit, mir geht es darum, dass es automatisch 3 auf einmal macht. Das ist kacke. Ich möchte die Kontrolle haben, wie lange eine Salve ist. Ja, da würden die meisten sagen, ja, 3 bis 5 ist doch okay. Aber ja, zum Glück bin ich nicht die meisten. Ja, dann krieg ich halt kurz für, damit 3 bis 5 Schüsse sind und nicht, dass fucking das immer bloß auf 3 sind. Und ich brauche dann auf kurze Distanz mal eben 15 Schuss, weil ich dann kurz in den Magengruben von jemandem reinhaue, anstelle, dass ich dann scheiße, fertig. Nochmal klicken für noch mehr in den Magen. Nochmal klicken für noch mehr in den Magen. Wobei da habe ich echt so gemerkt, das ist eventuell auch einfach eine Gewöhnungssache, aber das ist eine sehr, sehr schwierige Gewöhnungssache, weil du da wirklich von Grund auf schon selber sagen musst, so, nope, mach ich. Kein Problem. Und dich echt so darauf trimmen. Und wenn du dann einmal wieder was Automatisches in der Hand hast, einfach mal komplett so, shit, es funktioniert nicht. Dicks. Gut, aber wie gesagt, wir schweifen von The Witness ab. Schönes Indie-Projekt, aber für den derzeitigen Stand von dem, was ich da so immer lese, für mich noch viel zu teuer. Tut mir wirklich leid. Also, okay, jetzt will ich nochmal überlegen, dass der Preis direkt auf Witness zurückgehe, kann ich es verstehen unter dem Punkt. Wenn du ein Kerl bist, der viel mit der Community ist oder viel liest oder viel YouTube-Videos und so, es kann sehr wahrscheinlich vorkommen, dass dir sehr viel von dem Kram gespoilt wird. Also, wenn du damit Probleme hast, wirst du wahrscheinlich doch die Kohle ausgeben wollen, damit du jetzt es spielen kannst, bevor jemand dir beim Kaffee erzählt, hast du das Rätsel mit der Flammenkrone gemacht, wo du alle Muster von Zickzack da anmachen musst. Nein, aber jetzt schon, danke. Ich verstehe sowieso auch die Systemanforderungen nicht. Die Systemanforderungen, die sind so völlig konfus irgendwie beschrieben. Ja. Also ich lese mal kurz die Minimum-Voraussetzung vor. Die Leute, die was von PC-Technik bzw. PC-Hardware verstehen werden, folgen. Der Rest kann sich jetzt einfach mal gepflegt zurücklehnen und einfach mal weghören. Ja, bye. Das Ding braucht ein braucht ein Single-Core 1,8 GHz Prozessor, 4 GB RAM, läuft auf einer Intel HD 4000er Series integrierten Grafikeinheit in der CPU, braucht DirectX 10 und 4 GB Speicherplatz, was schon mal ziemlich wenig ist, was ich extrem gut finde. Wobei ich mich dann natürlich wieder frage, wofür zahle ich dann, warte, nicht, dass ich was Falsches sage, rund 37 Euro für 4 GB Spiel? Okay. Das ist ein Argument, was du kein bisschen geben kannst. Oh, finde ich schon. Die Kosten pro Gigabyte sind viel zu hoch. Nein, das kannst du höchstens bringen, wenn du bei einem High-End-Grafikspiel gehst. Ja. Weil wenn du ehrlich dazu gehst, AAA-Grafik, wie viel Spiel hast du bei 4 Gig? Fast nichts. Stell dir vor, du hättest Minecraft 4 Gig. Warte mal, ich suche mal kurz ein anderes, weil ich muss mal kurz was nachchecken bei Steam. Kann auch sein, dass Steam da gerade Scheiße baut. Nee, okay, Steam, schreib das dazu. Okay. Nee, gut, dann. Ja, es braucht einen 1,8 Single-Core Gigahertz 1,8 Gigahertz Prozessor. Das heißt, die wussten nicht, wie die für Mehrfachcores programmieren sollen. Und empfohlen wird 2,4 Gigahertz Single-Core. 8 Gig Arbeitsspeicher. Und dann wird eine GeForce 780 empfohlen. Boah, ich hoffe bloß, dass die auf Java oder sowas gemacht haben. Das ist ja so schön lächerlich. Nutzen wir wie Minecraft eine unglaublich schlechte Programmiersprache für sowas. Ich meine, bei dem Spiel ist es klar, dass es dass es sehr, sehr grafiklastig ist, wenn man sich die Bilder anguckt. Weil ich wüsste nicht, wie da die CPU in irgendeiner Form jetzt übermäßig beansprucht wird als sonst bei einem anderen Spiel. Kannst du mal eigentlich gucken, was für eine Engine die verwenden? Könnte ich, wenn ich das Spiel finde. Vielleicht gibt es ja sogar schon, vielleicht gibt es ja sogar schon einen Wikipedia-Artikel und das haben schon Leute für mich übernommen. Aber das erinnert mich gerade auch bloß an Witness, weil The Witness ist ja eigentlich ein richtig schlimmer Titel, wenn du versuchst, das zu googeln, abgesehen von jetzt, wo das ja ziemlich viele Hits kriegt, einfach bloß, weil es gerade neu ist und angeguckt wird. What? Release Dates. Das Ding. Okay, what? Das Ding soll auf Windows und PlayStation 4 am 26. Januar 2016 rauskommen, oder kam raus, besser gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt. Und das soll auch für iOS veröffentlicht werden. Aber to be announced, so. Was? Wie soll das bitte auf dem Handy aussehen? iOS heißt auch Mac. Ja, aber nee. Welcher Mac schafft denn das da schon, denn nicht gerade mal weniger als irgendwie so. Was, ein Single-Core? Jada, jada, das könnte irgendwie das nee, iPad mir geht's, sonst mir was geht's, sein. Mir geht's mehr um die Grafikeinheiten. Ach komm, das können sie ja dann für die Fassung runterschrauben. Deshalb ist es ja nicht, dass sie die Fassung verwenden, sondern eine, die noch dran rumtüfteln. Boah, ich würde mir jetzt so gerne Bilder davon angucken. So jemand, der es einfach bloß grafiktechnisch richtig, richtig runterschraubt. Ja, so einfach wie das aussieht. Jetzt mal so PC gegen PS4. Das würde ich mal wirklich gerne wissen. Die Sache ist, wenn du insgesamt die Auflösung und die Größe des Bildschirms runtersetzen würdest, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar ziemlich gut aussehen würde, selbst mit schlechten Grafikeinstellungen. Weil dann ist es ist sehr, sehr stilisiert. Das könnte einfach bloß von dem, wie die Sache gestaltet werden, richtig gut aussehen. Darf ich mal generell sagen, dass ich da irgendwie so gerade grob null Unterschied sehe, außer dass irgendwie die Schatten ein bisschen schärfer sind? Zwischen hoher und niedriger Einstellung oder zwischen niedrig PC und höchster? Das sehe ich so gut wie null Unterschied. Außer, dass dann halt bei hoch ein bisschen mehr Kantenglättung drin ist und die Schatten ein bisschen detailliert dunkler und scharfkantiger sind. Wobei mir die Schatten auf low, ehrlich gesagt, in dem Gesamtvideokonzept, ehrlich gesagt, noch am besten gefallen. Hey, es ist halt nicht AAA. Nee, damit geht's mir auch nicht. Aber das ist so, dann verstehe ich irgendwie so die Angaben bei denen nicht. Weil das echt so 0,0 irgendwie Unterschied hat. Kann jetzt aber natürlich nur die eine Szene gewesen sein, aber naja, okay. Vielleicht sehen ja die Laserstrahlen extra toll sparklich aus, auf hoch. Ja, wer weiß, stimmt. Also so Bonuseffekte könnten es natürlich sein. Oh, oder weißt du noch, wie Unturned uns gefickt hat, als wir einfach bloß Blumen anhatten auf voll? Ja, das war einfach mal Framerate-Einbruch von über 70 auf irgendwie 40 oder so damals. Ja, so fuck, was ist denn hier los? Bis er dann irgendwie witzigerweise 2 Wochen danach einen Blumenfix rausgebracht hat. Das hier sieht schlechter aus als Minecraft, ist zwar ein gutes Spiel, aber what the fuck verbraucht das? Ja, hat ja mittlerweile Boote und Flugzeuge. Ja, ich habe mir heute jetzt doch die Map mal resettet, weil ich denke, man muss ja leider resetten, um das dann doch zu kriegen. Und? Ja, noch nicht gefunden. Mhm. Aber ich glaube, die haben irgendwie ein Helipad mehr platziert oder ich bilde es mir bloß ein. In Washington auf jeden Fall. Weil meine Lieblingsmap ist im Augenblick Washington. Es ist groß genug, es hat das Hochhausgebiet, es hat Kram dort und Pay haben wir ein bisschen zu viel gespielt. Oh ja. Gut, dann habe ich allerdings jetzt so noch das letzte Themachen. Das ist allerdings auch ein etwas kleineres. Denn wir haben uns ja schon mal um Weihnachten darüber unterhalten, aber mittlerweile gibt es ja auch eine offizielle Liste von der ehemals VGA oder VGX, nämlich Game Awards 2015. Es gibt nämlich auch Nominierte. Okay, Game of the Year machen wir mal wann anders. Developer of the Year. Ja, okay, da wurde es. Ey! Was? Ja, du darfst zu Recht jubilieren, denn ein polnisches Entwicklerstudio hat gewonnen. Nämlich CD Projekt Red. Dann, okay, Christian, okay. Was ist das Best Independent Game 2015 für dich gewesen? Das beste Independent Game, das ist das Problem, was ich. Also für dich, dann kann ich dir mal sagen, wer die Top 5 Nominierten waren und dann kannst du mir ja sagen, wer du glaubst, der gewonnen hat. Aber was war das erstmal für dich? Ja, das ist ein kleines bisschen gesplittet, aber wenn ich es gucke, die ich angespielt habe. Ich wollte gerade sagen, es muss noch nicht mal unbedingt eins sein, dass zählt du. Zählt Unturned als 15? Nein. So. Weil wir Unturned schon seit 2013 spielen. Aber hey, es ist noch in der Pro. Greenlight oder sowas, oder? Ne, keine Ahnung. Nee, ich glaube, es ist echt schon voll raus und da bringt einfach nur gratis Shit raus. Oder? Also es ist doch schon Full Release. Ah, keine Ahnung. Also. Obwohl es umsonst ist. Ich ja eigentlich ziemlich stark war, auch weiß ich nicht, ob das das Jahr jetzt war oder nicht. Was ich mochte, war War Machine Tactics. Einfach bloß, weil es ziemlich cool ist, sich an das Tabletop gut genug hält. Und das plötzlich, als es die Engine gewechselt hat, unglaublich viel schneller geladen hat. So, dass du gute Grafiken in einer Zeit, wie du es früher gerade mal hattest und nicht wie aktuell. Ja? So, fuck yeah, plötzlich ist mein PC wieder gut und es sieht noch besser aus. Danke, danke. Danke, danke. Also, das war unter dem Punkt, weil es einfach mich überrascht hatte und richtig nett dazu. Gut, weil ich wollte nämlich auch noch eben noch hinzugefügt haben, so, es müssen keine Spiele sein, die du gespielt hast, sondern eventuell auch welche, von denen du mitbekommen hattest. Aber vom Bekommen und jetzt auf den Punkt mich erinnern, ist da nicht viel drin. Nee, okay, gut. Weil ich hätte nämlich ehrlich gesagt auch den Gewinner bei Best Independent Game, hätte ich nämlich auch ehrlich gesagt auch da gesehen. Und ja, dann zähl mal die Top 5. Die Top 5 sind Axiom Verge. Das war das mit der Katze und den Roboterhelden, oder? Ich meine, auf ja. Ich, das mit den Lasern und so, ja. Ich hab grad noch vorgelesen, deswegen. Dann Her Story, Orient the Blind Forest, Rocket League und Undertale. Okay, Undertale hätte ich dran denken sollen. Da sind ja alle irgendwie wild drauf, aber ich habe mich doch ein bisschen rausgehalten davon. Ich verstehe den Hype um dieses Spiel irgendwie nicht so wirklich, aber ich habe es auch selber noch nicht gespielt oder noch gar nichts davon gesehen. Ich habe das wirklich witzig gefunden, wie das bei Yasi war. Hatte ich dir das vorhin erzählt? Nee. Wahrscheinlich Ansgar, aber nicht mehr. Yasi ist ja einer, der bei Zero Punctuation auf englischsprachig für Leute, die schnell das Englisch hören können, weil wie es seine Sendung heißt, ohne Punkt und Komma, also Zero Punctuation. Und dort hat er die Jahresrevue gemacht vom Jahr 2015 und hat gemeint, natürlich können für dieses Jahr in der Revue bloß Spiele vorkommen, also die Top oder schlecht. Doch, das habe ich gesehen. Das habe ich sogar gesehen. Jetzt, wo du und dann war es dieses, ja, okay, bevor wir damit anfangen, okay, ich review noch mal kurz Undertale. Undertale ist ein gutes Spiel. Fertig. Und dann war es sein Nummer 1 für das Jahr. Aber wie gesagt, ich hätte nämlich Best Independent Game, was ich auch nicht unbedingt selber angespielt habe, Rocket League. Ja, aber stimmt, das kann ich mich erinnern, als wir auch mal kurz geredet hatten darüber, was wohl gevotet wird oder so. War einfach Rocket League, die Community. Die ist so groß und die hat es geschafft, mit einem doch ansprechenden Spiel die Casual-Gruppe gut genug anzuschneiden, dass du wirklich... Die hatten, glaube ich, sogar schon nach 3 Tagen oder so einen ESL-Zugang oder in der ESL-Liga aufgebaut. Und du musst Respekt haben, einfach bloß vor einer Gruppe, die dann auch noch einen DeLorean und so da reingepackt hat. Oh ja. Und das sogar für relativ günstig, wenn nicht sogar umsonst? Oder was? Das ist. Okay. Wir sind alle Nerds, wir wissen, dass es ist. Ich bin ein Nerd, du bist ein Nerd. Ja. Yeah. Okay, gut. Dann nächste Kategorie, die ich einfach mal runterrotze, weil das ist Best Mobile / Handheld Game. Fallout Shelter. Ist dabei, aber Lara Croft Go hat gewonnen. Was ist das? Keine Ahnung, ich hätte auch Fallout Shelter gesagt, weil das einfach mal zum Fallout 4 Release einfach mal voll durch die Decke gegangen ist. Eventuell also das, auch. Das war genau das Gegenteil. Es hat geschafft, die Nicht-Casual-Gamer anzusprechen und mal aufs Handy zu ziehen. Hier übrigens, da war übrigens auch noch Monster Hunter 4 Ultimate noch bei. Ich hätte nämlich dann eher noch gesagt, dass, also hätte ich jetzt nicht schon das Ergebnis gesehen, dass sogar vielleicht der Monster Hunter-Teil gewonnen hätte. Aber Wonach ist das bewertet? Das kann ich dir gerade nicht sagen, das müsste ich weitere Hintergrundinformationen. Ich sehe gerade nur die Liste hier. Weil das Problem ist einfach, viel mehr Leute können voten von einem Handy als für ein Handheld, was tatsächlich Monster Hunter spielen könnte. Und ja, Monster Hunter hat eine riesige Fanbase, wo Leute wild drauf sind. Wir kriegen das ja auch oft genug mit in unseren Confis, aber. Richtig. Es hat mich nie wirklich gepackt und es ist ein ziemlich ausschweifendes Spiel. Du musst schon sehr viel Aufwand betreiben, um dich gut genug dort reinzuarbeiten. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Deswegen ist es interessant, dass es so hochgekommen ist, aber das hat echt das einfach nur der Community, der Fan-Community zu verdanken und nicht anderen Zweigen. Gut, dann wären wir dann beste Geschichte. Dann haben wir erstmal Her. Okay, gut, ja. Ja, so dass ja Her Story schon jetzt gespoilert. Ja, richtig. Dann dein Spielchen. Life is Strange ist dabei. Tales from the Borderlands. The Witcher 3, Wild Hunt und Until Dawn. Was ich übrigens bei Angelo im Stream geguckt habe, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Muss ich sagen. Ich meine, wo wir ja waren, du warst ja mit den Serien mit den Gilmore Girls, dass es eine ist, die dir war. Ich muss sagen, bei mir sind immer noch ein paar dieser teenie-artigen Serien oder so, die mich gefangen haben. Wie zum Beispiel, ich mag immer noch OC California und so. Und damit hat Life is Strange bei mir so direkt in diese Nischen reingestochen. Wie so, ja, es gefällt mir. Weil es ist eine Teenie-Serie mit so übernatürlichen Elementen, mit gutem Soundtrack gebündelt in einem Spiel. Dann würde dir Until Dawn richtig gut gefallen, wenn du noch die, wenn du noch die Horror-Komponente dazu haben möchtest. Ja, ich weiß nicht, ist das mit Zombies oder so? Weil ich bin gerade ein bisschen überernährt, was Zombies angeht. Boah, ich überlege gerade, ja, im entferntesten Sinne, ja. Ja, also das ist ein bisschen, ja. Das heißt, ich würde es vielleicht mir irgendwann angucken, aber jetzt, glaube ich, ein bisschen aussetzen. Problem ist, glaube ich, ich glaube, das war PS4-exklusiv. Ja, da kannst du eh vergessen. Konsolen, habe ich gemerkt, sind nichts für mich. Die benutze ich höchstens, wenn es einen DVD-Player mal irgendwie braucht oder so. Gut, aber ich würde mal behaupten, da du ja Life is Strange sehr mochtest, würdest du sagen, dass Life is Strange der Gewinner ist. Für dich zumindest. Wenn das Ende doch ein kleines bisschen besser oder mehr Aussage trage hätte, vielleicht doch. Aber es hat, wenn es bei der vorletzten Episode geendet hätte, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Letzte hat dann so ein bisschen, es ist gut genug, aber keine Ahnung, mit den anderen habe ich da natürlich das Problem, ich habe Witcher nicht angespielt und dann weiß ich nicht, wie dein Punkt ist. Ich aus der Liste, selbstverständlich. Wenn ich nur die Liste vorgelegt bekommen würde, dann selbstverständlich. Ansonsten müsste ich echt für beste Geschichte, für mich 2015, müsste ich echt gut abwägen, was ich da sage. Aber Witcher wäre wahrscheinlich schon relativ weit vorne. Das ist allerdings auch sehr viel Fanboyism von mir. Also mein einziges Argument wäre noch die Sache, weil ist ja das Problem, wir sprechen gerade aneinander vorbei. Wir haben zwar erfahren, was der andere Fan daran hat, aber wir haben es nicht selber erfahren und gespielt. Bloß Life is Strange war die Sache, an einigen der Momenten, wo du ja Entscheidungen treffen musst. Mhm. Und wie das ist und so. Musste ich auch so, wie ich mitbekommen habe von einigen anderen, die irgendwie Let's Plays oder so machen, ich musste Controller weglegen, hart überlegen und habe da wirklich auch mit mir selbst einen inneren Kampf geführt, weil das Problem war, ich hatte für meinen Spieldurchlauf, weil ich auch vorhabe, irgendwann mal einen weiteren oder so zu machen mit anderen Entscheidungen, habe ich mir vorgenommen, ich möchte ein guter Mensch sein. Manchmal fickt dich das Leben, wenn du versuchst, ein guter Mensch zu sein. Das ist... Boah. Das dann trotzdem durchzuhalten und nicht einfach abzubrechen und zu sagen, fuck it, ich mach, was ich will, weil das besser und schöner ist, auch wenn die Leute dann gefickt sind und die Welt brennt, aber nein, nein, nein, ich musste und dann. Aber gewonnen hat Her Story. Ich kann mich gerade nicht erinnern, was das war, tut mir leid. Das ist so ein Spiel gewesen, wo du wo du so mehrere Clips von einer Frau siehst, die von der Polizei verhört wurde. Und dann irgendwie, wie soll ich das, warte mal, ich such's mal kurz. War das Community-Ding, wo dann viele Leute mehr Rätsel und so etwas aufgedeckt haben und alles mögliche, aber das war halt wirklich, dass du bei der Community mit zusammenarbeitest? Das weiß ich nicht. Ich habe selber nicht gespielt, ehrlich gesagt. Deswegen, ich suche es gerade mal kurz. Kann ich verstehen. Crime Fiction Game with Nonlinear Storytelling. Her Story resolves around the police database full of live-action video footage. It starts, was? Nee, it stars Viva Seifert, actress and one half of the band Joel Gideon and the Shark. How does it work? Bla bla bla bla bla bla. Du hast einfach bloß Worte aneinander. Bla bla. Die ja, richtig. Database, Search Terms, Watch the Clips. Jo. Du suchst, du guckst dir also Clips an und kriegst irgendwie die Story von der mit. Ja. Ja, aber nee, das war, glaube ich, dass er halt die Community mit Rätsel löst und sonst was, dass halt sozusagen irgendwie mehrere verschiedene Leute bloß Clips oder sowas kriegen oder das durchforstet wird und das zusammen gemacht werden muss und Fantheorien und sonst was. Okay, wenn das natürlich dann parallel aufgebaut wurde, dann ist das natürlich super. Aber. Ja, also das war halt, ich glaube, das hatte ich bei Extra Credits gesehen. Glaube ich nichts. Extra Credits ist auch ein sehr schöner YouTube-Channel raus, möchte ich mal meinen, weil die machen, die analysieren Videospiele, erzählen auch ein paar Sachen, die man ein bisschen weniger weiß, machen aber jetzt auch Videos über geschichtliche Ereignisse, die man nicht wirklich mitbekommen hat oder so. Wie zum Beispiel, was einfach richtig interessant war, jetzt war, General Yi, der Nationalheld von Korea, der, welches und seine Korea? Lebensgeschichte. Und es war einfach bloß geil, wie dieser Kerl nur Scheiße ihm passiert wurde, wenn einem Kerl in einem Film das passieren würde, du sagst, Dude, könntest du bitte aufhören? Bruce Willis war schon übertrieben damit, stirb langsam, aber das ist übertrieben. Und dann, der hat einfach, es fängt bloß irgendwie an, wie der Kerl mit 20 Offizierstests gemacht hat, wo er irgendwie einen Reittest machen muss, ja? Dann fällt er aber vom Pferd, bricht sich richtig schlimm die Beine, zieht sich rüber zu einem Weidenbaum, macht sich mit den Weiden eine Schiene, steigt wieder aufs Pferd und macht den Test zu Ende. Verkackt natürlich, weil die Zeit dann zu schlecht ist. Nächstes Jahr besteht das aber. Das ist halt Korea. Naja, es ist halt epische Personen, interessante Orte. Die haben auch die Geschichte mit Hannibal und dergleichen gemacht. Aber auch von Entdeckung oder so, krimäische Kriege und dergleichen. Also es ist interessanter Kram. So, aber was ich jetzt bloß gerade sehe und einfach bloß erwähne, was ich so geil finde. Kennst du die Serie Venture Bros? Nee. Das ist eine interessante Serie von Adult Swim, eine Zeichentrickserie, wo da Brock Samson und so her ist. Und das ist eigentlich bloß, kennst du noch diese Serien Johnny Quest und so? Mhm. Das ist, diese Art von Serie nimmt es auf die Schippe. Auf die herrlichste Weise. Auch mit Superbösewichten, der Technologie, der irgendwie aus den 60ern stammt oder so, ja? Weil, und dann irgendwie natürlich auch zwei Kinder, Brüder, die irgendwie so die Scooby-Gang oder so das sind, die mysteriöse Gegebenheiten aufdecken und Geister und so. Es ist purer Blödsinn und da fängt jetzt scheinbar, was ich nicht mitbekommen hatte, aber jetzt sehe, fängt morgen oder übermorgen die nächste Staffel an und so. Hihihi. Hab da irgendwie 2 Jahre drauf gewartet, aber egal. Yes. Worth it. So. Also das ist etwas, worauf ich mich in der nächsten Woche freue. Also du hast gerufen, ich auf die nächste Woche freust. Wenn wir schon kein Jahr mehr vor ja, Urlaub. Können. Für 5 Tage, ohne einen einzigen Urlaubstag ausgeben zu müssen. Ab Donnerstag, Nachmittag. Darauf freue ich mich am meisten nächste Woche. Ich krieg dich schon in irgendein Kostüm rein und poste das Foto. So, okay. Nächste Abteilung hätten wir dann beste Grafikdarstellung. Die überspringe ich auch mal direkt. War dann Batman Arkham Knight vorgestellt, Bloodborne, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Ori and the Blind Forest und The Witcher 3. Und gewonnen hat Ori and the Blind Forest. Wow. Kannst du mich mitjagen? Ja, so, okay. Beste Musikbegleitung, genauso ein Thema. Kann man auch direkt ein bisschen überspringen. Life is Strange. Best Soundtrack, Fallout 4 war dabei, Halo 5 Guardians, Metal Gear Solid 5, Ori and the Blind Forest und The Witcher 3 Wild Hunt. Und hier muss ich echt so widersprechen, ey, The Witcher 3 Wild Hunt Soundtrack ist einfach mal so mehr als nur episch gewesen. Und ich habe ja auch den von Metal Gear Solid 5 reingezogen und der kommt in meinen Augen da noch nicht mal im Ansatz dran. Ja, aber das Wichtige ist ja nicht unbedingt, dass es nur episch ist. Es ist ja auch, dass es die Stimmung des Nee. Mit episch meine ich, dass es so gut aufeinander abgestimmt ist, dass du, egal welcher Song kommt, du irgendwie eine neue Gefühlslage bei dir bei dir spürst. Und das ist wirklich so aber es ist auch abgestimmt auf das, was passiert? Wie passiert? Auf das, was im Spiel passiert oder wie der Titel jeweils ist, zu der die Musik spielt? Ja, also auf das, was gerade im Spiel passiert. Das ist ja, das ist sehr, sehr gut abgestimmt. Das ist wirklich sehr, sehr gut abgestimmt. In meinen Augen halt. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt so Fanboyism on the roll. Und wenn Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain hat gewonnen hat, dann hat es halt gewonnen. Dann muss ich das nicht gut finden, aber ich kann es akzeptieren. Ich wäre mit so etwas vorsichtig, weil teilweise hast du da unterhand Deals und sonst was. Weil guck dir doch einfach mal die Oscars an, wie viel Weiß da gerade dominiert wurde. Boah, nee, komm, ey, das Thema wollte ich so gut umschippen heute. Hey, wenn du mit Awards kommst oder so. Ja, okay, gut. Bin ich selber schuld. Dann Best Performance, beste darstellerische Leistung, das kann ich auch direkt mal überspringen. Aber jetzt kommt etwas, was dich extrem freuen wird. Games for Change Award. Sekunde, aber ich hab's gerade schlecht verstanden. Games for Change Award. Ja. Games Change Award? Ja. Was soll das? Ja, das gibt es. Nee, was soll das sein? Ich weiß es nicht, es steht einfach hier. Und zwar diesmal sogar witzigerweise ohne deutsche Übersetzung von der Seite, deswegen Ist das was für aus Kleingeld gemacht wurde oder was einen Wandel gemacht hat? Oder? Das kann ich dir nicht sagen, ich kann dir aber sagen, wer gewonnen hat. Sag erstmal die Nominierten. Okay, Cybele, dann da in dem Fall Nina Freeman. Her Story, Sam Barlow. Life is Strange. Da steht nur Don't Not Entertainment und Square Enix. Sunset, Tale of Tales und Undertale, Toby Fox. Und gewonnen hat Life is Strange. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich weiß es auch nicht, aber es ist eine Kategorie, in der das gewonnen hat. Okay, cool für das Game. Schön, dass es was gewonnen hat, aber es wäre witzig zu wissen. Nein, es wäre wichtig zu wissen, was das eigentlich da ist. Ja, weil vorher, ja, vielleicht ist es einfach der Preis, der scheiße ist. Weil was mich erinnert, hast du die Goldene Himbeere irgendwie was verfolgt? Nee, gar nicht. Weil das Interessante ist, die Goldene Himbeere macht scheinbar auch eine Kategorie für Leute, die aufgehört haben, scheiße zu sein. Und da ist jetzt Will Smith wieder drin. Oh. Weil er scheinbar mit dem letzten Film, den ich leider nicht gesehen hatte, aufgehört hat, scheiße zu sein. Mal wieder. Das war ziemlich schnell, weil manche waren irgendwie jahrelang los scheiße und haben dann wieder besser geworden. Das ist witzig, die Goldene Himbeere und so. Warte, da kommt noch einiges in der Liste. Nominiert? Bitte? Haben die nur Weiße dieses Mal auch nominiert? Würden sie sich beschweren, wenn nur Weiße als scheiße gewählt werden? Oder würden Leute das gut finden? Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich echt sagen, weil ich bin kein US-Amerikaner, deswegen... Mir ist es egal. Mir wäre es auch egal, wenn nur Schwarze nominiert wären. Weil ich fühle mich von jeder Hautfarbe unterhalten. Von jeder Ethnie unterhalten. Ja. Ich sehe aber da, die Sache ist, wir Deutschen haben ja nicht so eine Geschichte von Sklaventreiberei und das. Ich wollte schon gerade sagen, von Rassismus und Verfolgung. Das natürlich, ja, aber die Sklaventreiberei. Richtig. Wer weiß. So, hey, jetzt mal wieder ein weiteres schönes Thema. Angestellten Sklaventreiber. Nein. Okay, ich mach's diesmal echt ein bisschen schneller, weil jetzt hier auch Best Shooter hat Splatoon gewonnen. Wahrscheinlich war es das Einzige, was es anders gemacht hat. Ja, richtig. Die anderen waren nämlich Black Ops 3, Call of Duty in dem Fall, dann Destiny, Halo 5 und Star Wars Battlefront. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde gern wissen, wie Splatoon abgeschnitten hätte, wenn Nintendo-Kerl nicht gestorben wäre. Ob da jetzt wirklich ein Nintendo-Bonus bei wäre, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich glaube, ein kleines bisschen ist davon gekommen, dass Leute sich so schlimm gefühlt haben oder so. Weil, ich glaube, war das nicht irgendwie, dass sie angefangen haben, so Aktionen zu machen? Jemand auf dem Server hat den erwähnt und die haben alles bloß blau gemacht. Ja, das kann ich dir nicht sagen, das habe ich nicht mitgekriegt. Weil sie traurig sind. Das habe ich dann nicht mitgekriegt. So, und jetzt etwas, wo ich gerade schon die Latte in der Hose kriege, weil das nämlich genau die Kategorie ist, in der wir gewonnen haben. Yes! Best Role-Playing Game. Bestes Rollenspiel des Jahres. Durchgesetzt. Mit Witcher Wild Hunt gegenüber Bloodborne, Fallout 4, Pillars of Eternity und Undertale. Yes! Zerstört! Best Fighting Game, Mortal Kombat X. Ich weiß gerade nicht, wie viele Kategorien dort wirklich sind, aber es kommt mir vor, als ob einige der relativ Kategorien viele. Von sehr wenigen unterschiedlichen Spielen bestritten werden. Wie wäre es dann hiermit? Best Family Game. Weil ich meine, wie oft war jetzt Life is Strange bei der Liste dabei? Ich glaube dreimal. Oder Witcher. Oder Fallout. 4, 5 Mal. Fallout, witzigerweise, ich glaube echt nur 2 Mal oder so. Wenn überhaupt. Also ja, best Soundtrack und Best Roleplaying Game bisher. Irgendwie traurig, aber was willst du machen? Okay, aber hier, Best Family Game. Da haben wir. Bejeweled. Da haben wir Disney Infinity 3.0, Lego Dimensions, Skylanders. Splatoon und Super Mario Maker. Bitte sag mir Splatoon. Mm-mm. Super Mario Maker hat gewonnen. Ach nee, komm schon. Dann etwas, was mich natürlich auch sehr freut. Best Sports/Racing Game hat natürlich Rocket League gewonnen. Ja, aber da haben die auch, glaube ich, keinerlei Konkurrenz da drin. Auch wenn... Nope. die FIFA, NFL oder dergleichen richtig, Communities sehr stark hinter ihrem aktuellen Spiel immer her sind. Da haben wir als Konkurrenz gehabt FIFA 16, Forza Motorsport 6, NBA 2K16 und Pro Evolution Soccer 2016. Also das nennt man nicht Konkurrenz, das nennt man Sparringpartner. Wow, Best Multiplayer, bestes Multiplayer-Spiel. Echt? Splatoon? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Da ist noch wieder Rocket League und Halo 5 mit drin. Und Call of Duty Black Ops 3, was sogar laut Call of Duty Community wieder ein gutes sein soll. Ja, das klingt nach ziemlich Bullshit. Besonders, wer zum Teufel hat eine Wii U, um das Ding zu spielen? Keiner. Also kaum jemand. Keiner ist ja jetzt auch wieder falsch. Kann es sein, dass Nintendo das sponsort, diese Votes oder so, oder ist das Community? Das werde ich bis zum nächsten Mal rausfinden und dir am Anfang des Podcasts sagen. Wer dahinter steckt, ob das was Unabhängiges ist oder nicht. Oh, Christian. Most anticipated game. Sky, No Man's Sky. Sky. Richtig, da muss ich noch nicht mal die. Fertig, damn. Muss ich noch nicht mal die Nominierten vornehmen. E-Sportler des Jahres, uninteressant. Ja, ich hab ja gesagt, ich bin eine sehr einflussreiche Person. Natürlich, mit der ersten Episode, die wir heute erst gepostet haben, habe ich die Stimmung des Landes und der Welt geändert. Okay, jetzt kommen eigentlich nur so Sachen, die interessieren keinen mehr. So E-Sport-Spieler des Jahres, E-Sport-Team des Jahres. League of Legends. Ja, alles LOL-Spieler. E-Sport Game of the Year ist Counter-Strike gewesen. Wow, okay. Das ist mal, ey, ohne Scheiß, da hätte ich jetzt echt keinen, also außer wenn du Advanced Warfare rausstreichst, hätte ich jetzt keinen direkten Gewinner nennen können. Hm. Weil wenn du jetzt Call of Duty Advanced Warfare, was einfach mal kompletter Bullshit in der Kategorie hier ist, wenn du dann Counter-Strike, Global Offensive, Dota 2, Hearthstone und League of Legends in einer Konkurrenzgruppe hast, für E-Sport-Spiel des Jahres. Du, trotzdem. League of Legends, die Community. Sie ist zwar giftig wie sonst was, aber sie ist giftig für alle anderen auch. Nee, nicht für Counter-Strike. Nicht für Counter-Strike. Den Gewinner dieser Kategorie. Als ob. Dann Trending Gamer. Wer ist Greg Miller? Hat sich gegen PewDiePie, Markiplier. Ich glaube, in den Kategorien kannst du erst Christopher Mike Mikles und Total Biscuit durchgesetzt, so, what? Ja, ich glaube, wir müssen langsam mal checken, ob der Ansgar vielleicht mehr zeichnen endlich fertig ist. Mhm. Aber vorher habe ich einen kleinen Punkt, den ich aber eigentlich mehr für das nächste Mal freihalten möchte, weil mit Marek hatte ich das erwähnt, vielleicht hast du doch Bock dabei mitzumachen. Wer hat dir das als getrennt mal überlegt, die 250 besten Filme von IMDb zu gucken? Boah, Alter, so? Das könnt ihr selber machen, ich hab's schon mal gesagt. Du, es ist bloß, ja, das ist, du musst es ja nicht, du musst es bloß anhören, wenn wir darüber reden. Deswegen werfe ich jetzt auf die 250 einen zufälligen Wurf, welchen Film denn für das nächste Mal anzugucken ist. Und vielleicht kennst du ja den Film schon oder kenne ich den schon oder so, bloß, oder wenn wir ihn aber nicht kennen, was wir denken, worum er handelt. Ja, okay, gut, da kann ich mitmachen. Weil die Antwort okay, wird immer wieder sein, es geht um einen Stein. 194, also ist es schon mal was ziemlich Schlechtes von 250. Scroll. Wie hast du denn jetzt die 194 geworfen? Mit einem INW 250 bei der Seite. Okay. Wild Tales, jeder dreht mal durch. Ein Film von 2014. Mit? Keine Ahnung, irgendwelchen scheinbar Italienern, glaube ich. Dario Gradinetti. Mit Käse ohne Gratinier. Monica Villa. Rita Cortez. Das hört. Ey, ich bin so verwirrt, ich habe von dem Film nichts gehört. Okay, gut. Wild Tales, jeder dreht mal durch. Also, wenn du es nicht angucken möchtest, okay, ich sage, das wird. Wenn ich bloß das Poster mir angucke, es wird ein Kerl sein, der eigentlich heiraten muss, dann aber irgendwie einen Roadtrip macht und da merkt, dass er eigentlich seine Frau nicht mag. Okay, dann wird es demnächst... Was kannst du von Wild Tales oder von dem Poster dir davon denken? Sekunde, du kriegst es gleich. Wartet. Jeder dreht mal durch. Das ist denn das Poster? Ach, da unten. Nee, das ist in ihren Augen. Warte, da. Ja, das ist ja links neben dem Video da. Deshalb. Dude, keine Ahnung. Das ist. Ist das ein Agentenfilm? Keine Ahnung. What the fuck? Also, du sagst, es wird ein Agentenfilm. Boah, ich hab keine Ahnung, was das werden soll. Irgendein Sozialdrama. Sie stirbt, er mag sie eigentlich, sie stirbt und er versucht irgendwie einen Sinn im Leben wiederzufinden. Also John Wick. Ja. Also es ist Comedy, Drama, Thriller. Das könnte alles sein mit der Mischung. Auf jeden Fall Oscar-Material. Na, muss ich mir angucken. Vielleicht nächstes Mal auch Marek dabei oder vielleicht kriegen wir den Krakel dazu, sich anzugucken. Nee, der muss auf dem Klo jetzt zeichnen. Der hat Guckverbot. Ja, aber komm, wir haben einen Fernseher auf dem Klo, also geht das. Ja, richtig. Auf dem man arbeiten muss. Hey, dann geben wir ihm ein paar Wachsmalstifte, dann kann er auf dem Klopapier rumzeichnen. Oder das. Kann er sich sein eigenes Fernsehprogramm zeichnen. So, also, dann sind wir, glaube ich, fertig für heute. Alle Fragen sind durch, der Film für das nächste Mal steht fest. Ohne Scheiß, die Folge ging jetzt länger, als ich dachte. Ich habe ein bisschen auf die Uhr geachtet, deshalb, du hast halt zu viel über Videospiele geschwafelt. Ich fand's okay, weil das ist jetzt einmal die Liste von 2015, die wirst du jetzt nie wieder in diesem Jahr hören. Ja, genau. Ja, wieso? Wieso sollte ich dir jetzt bei der nächsten Folge direkt wieder rausholen? Hey, ob du schon... Weil du gesagt hast, dass du über einen Teil erst in der nächsten Folge redest. Wann? Als du da am Labern warst. Ach so, nee, das war ein komplett anderes Thema. Das war ein komplett anderes Thema. Das ist aber ein Marek-bezogenes Thema, deswegen, da brauchen wir Marek für. Ja, aber dann heißt, werden wir mit ihm über Wild Tales. Jeder redet mal durch, auch Rede. Ich hab keine Ahnung für den Film. Also, macht's gut. Überlebt in der Wildnis. Gabet euch wohl.